Der Spaziergang von Friedrich von Schiller. Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel, sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint. Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden, und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt. Ruhige Bläue, dich auch, die unermeßlich sich ausgießt um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, auch um mich, der, endlich entflohn des Zimmers Gefängnis und dem engen Gespräch, freudig sich rettet zu dir. Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend, und den durstigen Blick labt das energische Licht. Kräftig auf blühender Au erglänzen die wechselnden Farben, aber der reizende Streit löset in Anmut sich auf. Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich, durch ihr freundliches Grün schlingt sich der ländliche Pfad. Um mich summt die geschäftige Bien, mit zweifelndem Flügel wiegt der Schmetterling sich über dem rötlichten Klee. Glühend trifft mich der Sonne Pfeil, still liegen die Weste, nur der Lärche Gesang wirbelt in heiterer Luft. Doch jetzt braust's aus dem nahen Gebüsch, tief neigen der Erlen Kronen sich, und im Wind wogt das versilberte Gras. Mich umfängt ambrosische Nacht, in duftende Kühlung nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein. In des Waldes Geheimnis entflieht mir auf einmal die Landschaft, und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein. Aber plötzlich zerreißt der Flor, der geöffnete Wald gibt überraschend des Tags blendendem Glanz mich zurück. Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Ferne, und ein blaues Gebirg endigt im Dufte die Welt. Tief an des Berges Fuß, der Gählings unter mir abstürzt, wallet des grünlichten Stroms fließender Spiegel vorbei. Endlos unter mir seh ich den Äther, über mir endlos. Blicke mit Schwindeln hinauf, blicke mit Schaudern hinab. Aber zwischen der ewigen Höhe und der ewigen Tiefe trägt ein geländerter Steig sicher den Wanderer dahin. Lachend fliehen an mir die reichen Ufer vorüber, und den fröhlichen Fleiß rühmet das prangende Tal. Jene Linien, sie, die des Landmanns Eigentum scheiden. In den Teppich der Flur hat sie Demeter gewirkt. Freundliche Schrift des Gesetzes, des menschenerhaltenden Gottes, seid aus der ehernen Welt fliehend die Liebe verschwand. Aber in freieren Schlangen durchkreuzt die geregelten Felder, jetzt verschlungen vom Wald, jetzt an den Bergen hinauf klimmend ein schimmernder Streif, die Länder verknüpfende Straße. Auf dem ebenen Strom gleiten die Flöße dahin. Vielfach ertönt der Herdengeläut im belebten Gefilde, und den Widerhall weckt einsam des Hirten Gesang. Muntre Dörfer bekränzen den Strom, in Gebüschen verschwinden andre, vom Rücken des Bergs stürzen sie gäh dort herab. Nachbarlich wohnet der Mensch noch mit dem Acker zusammen, seine Felder umruhn friedlich sein ländliches Dach, traulich rankt sich die Reb empor an dem niedrigen Fenster, einen umarmenden Zweig schlingt um die Hütte der Baum. Glückliches Volk der Gefilde, noch nicht zur Freiheit erwachet, teilst du mit deiner Flur fröhlich das enge Gesetz. Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf, wie dein Tagewerk gleich windet dein Leben sich ab. Aber wer raubt mir auf einmal den lieblichen Anblick? Ein fremder Geist verbreitet sich schnell über die fremdere Flur. Spröde sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte, und das Gleiche nur ist's, was an das Gleiche sich reiht. Stände seh ich gebildet, der Pappeln stolze Geschlechter, ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prächtig daher. Regel wird alles, und alles wird Wahl, und alles Bedeutung. Dieses Dienergefolg meldet den Herrscher mir an. Prangend verkündigen ihn von fern die beleuchteten Kuppeln, aus dem felsigten Kern hebt sich die türmende Stadt. In die Wildnis hinaus sind des Waldes Faunen verstoßen, aber die Andacht leiht höheres Leben dem Stein. Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen, enger wird um ihn, reger erwacht, es umwälzt rascher sich in ihm die Welt. Sieh, da entbrennen in feurigem Kampf die eifernden Kräfte. Großes wirket ihr Streit, Größeres wirket ihr Bund. Tausend Hände belebt ein Geist, hoch schläget in tausend Brüsten, von einem Gefühl glühend ein einziges Herz, schlägt für das Vaterland und glüht für der Ahnen Gesetze. Hier auf dem teuren Grund ruht ihr verehrtes Gebein. Nieder steigen vom Himmel die seligen Götter und nehmen in dem geweihten Bezirk festliche Wohnungen ein. Herrliche Gaben bescherend erscheinen sie. Ceres vor allen bringet des Fluges Geschenk, Hermes den Anker herbei, Bacchus die Traube, Minerva des Ölbaums grünende Reiser. Auch das kriegrische Ross führet Poseidon heran. Mutter Cybele spannt an des Wagens Deichsel die Löwen. In das gastliche Tor zieht sie als Bürgerin ein. Heilige Steine, aus euch ergossen sich Pflanzer der Menschheit. Fernen Inseln des Meers sandtet ihr Sitten und Kunst. Weise sprachen das Recht an diesen geselligen Toren. Helden stürzten zum Kampf für die Penaten heraus. Auf den Mauern erschienen, den Säugling im Arme, die Mütter blickten dem Heerzug nach, bis ihn die Ferne verschlang. Betend stürzten sie dann vor der Götter Altären sich nieder, flehten um Ruhm und Sieg, flehten um Rückkehr für euch. Ehre ward euch und Sieg, doch der Ruhm nur kehrte zurücke. Eurer Taten Verdienst meldet der rührende Stein. Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Ruhet sanft, ihr Geliebten, von eurem Blute begossen grünet der Ölbaum, es keimt lustig die köstliche Saat, munter entbrennt, des Eigentums froh, das freie Gewerbe, aus dem Schilfe des Stroms winket der bläulichte Gott. Zischend fliegt in den Baum die Axt, es erseufzt die Dryade, hoch von des Berges Haupt stürzt sich die donnernde Last. Aus dem Felsbruch wiegt sich der Stein vom Hebel beflügelt. In der Gebirge Schlucht taucht sich der Bergmann hinab. Mulzibers Amboss tönt von dem Takt geschwungener Hämmer. Unter der nervigten Faust spritzen die Funken des Stahls. Glänzend umwindet der goldne Lein die tanzende Spindel. Durch die Seiten des Garns sauset das webende Schiff. Fern auf der Reede ruft der Pilot, es warten die Flotten, die in der Fremdlinge Land tragen den heimischen Fleiß. Andere ziehen frohlockend dort ein mit den Gaben der Ferne, hoch von dem ragenden Mast wehet der festliche Kranz. Siehe, da wimmeln die Mägde, der Kran von fröhlichem Leben, seltsamer Sprachengewirr, braust in das wundernde Ohr. Auf den Stapel schüttet die Ernten der Erde der Kaufmann, was dem glühenden Strahl Afrikas Boden gebiert, was Arabien kocht, was die äußerste Thule bereitet, hoch mit erfreuendem Gut füllt Amalthea das Horn. Da gebiert das Glück dem Talente die göttlichen Kinder. Von der Freiheit gesäugt wachsen die Künste der Lust. Mit nachahmendem Leben erfreuet der Bildner die Augen, und vom Meißel beseelt redet der fühlende Stein. Künstliche Himmel ruhen auf schlanken ionischen Säulen, und den ganzen Olymp schließet ein Pantheon ein. Leicht wie der Iris Sprung durch die Luft, wie der Pfeil von der Senne, hüpfet der Brücke Joch über den brausenden Strom. Aber im stillen Gemach entwirft bedeutende Zirkel sinnend der Weise, beschleicht forschend den schaffenden Geist, prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben, folgt durch die Lüfte dem Klang, folgt durch den Äther dem Strahl, sucht das vertraute Gesetz in des Zufalls grausenden Wundern, sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungen Flucht. Körper und Stimme leiht die Schrift dem stummen Gedanken, durch der Jahrhunderte Strom trägt ihn das redende Blatt. Da zerrinnt vor dem wundernden Blick der Nebel des Wahnes, und die Gebilde der Nacht weichen dem tagenden Licht. Seine Fesseln zerbricht der Mensch, der Beglückte. Zerriss er mit den Fesseln der Furcht nur nicht den Zügel der Scham. Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde. Von der heil'gen Natur ringen sie lüstern sich los. Ach, da reißen im Sturm die Anker, die an dem Ufer warnend ihn hielten, ihn fast mächtig der flutende Strom, ins Unendliche reißt er ihn hin, die Küste verschwindet, hoch auf der Fluten Gebirg wiegt sich entmastet der Kahn, hinter Wolken erlöschen des Wagens beharrliche Sterne, bleibend ist nichts mehr, es irrt selbst in dem Busen der Gott. Aus dem Gespräche verschwindet die Wahrheit, Glauben und Treue aus dem Leben. Es lügt selbst auf der Lippe der Schwur. In der Herzen vertraulichsten Bund, in der Liebe Geheimnis drängt sich der Sykophant, reißt von dem Freunde den Freund, auf die Unschuld schielt der Verrat mit verschlingendem Blicke, mit vergiftendem Biss, tötet des Lästerers Zahn. Feil ist in der geschändeten Brust der Gedanke, die Liebe wirft des freien Gefühls göttlichen Adel hinweg. Deiner heiligen Zeichen, o Wahrheit, hat der Betrug sich angemaßt, der Natur köstlichste Stimmen entweiht, die das bedürftige Herz in der Freude Drang sich erfindet. Kaum gibt wahres Gefühl noch durch Verstummen sich kund. Auf der Tribüne prahlet das Recht, in der Hütte die Eintracht, des Gesetzes Gespenst steht an der Könige Thron. Jahrelang mag, jahrhundertelang die Mumie dauern, mag das trügende Bild lebender Fülle bestehen, bis die Natur erwacht und mit schweren, ehernen Händen an das hohle Gebäu rühret die Not und die Zeit. Einer Tigerin gleich, die das eiserne Gitter durchbrochen und des numidischen Walds plötzlich und schrecklich gedenkt, aufsteht mit des Verbrechens Wut und des Elends die Menschheit und in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur. O, so öffnet euch Mauern und gebt den Gefangenen ledig. Zu der verlassenen Flur kehr er gerettet zurück. Aber wo bin ich? Es birgt sich der Pfad. Abschüssige Gründe hemmen mit gähnender Kluft hinter mir, vor mir den Schritt. Hinter mir blieb der Garten, der Hecken, vertraute Begleitung. Hinter mir jegliche Spur menschlicher Hände zurück. Nur die Stoffe seh ich getürmt, aus welchen das Leben keimet. Der rohe Basalt hofft auf die bildende Hand. Brausend stürzt der Gießbach herab durch die Rinne des Felsen. Unter den Wurzeln des Baums bricht er entrüstet sich Bahn. Wild ist es hier und schauerlich öd. Im einsamen Luftraum hängt nur der Adler und knüpft an das Gewölke die Welt. Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Gefieder den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Lust. Bin ich wirklich allein? In deinen Armen, an deinem Herzen wieder, Natur, ach! Und es war nur ein Traum, der mich schaudernd ergriff mit des Lebens furchtbarem Bilde. Mit dem stürzenden Tal stürzte der Finstre hinab. Reiner, nehm ich mein Leben von deinem reinen Altare, nehme den fröhlichen Mut hoffender Jugend zurück. Ewig wechselt der Wille den Zweck und die Regel. In ewig wiederholter Gestalt wälzen die Taten sich um. Aber jugendlich immer, in immer veränderter Schöne erst du, fromme Natur, züchtig das alte Gesetz. Immer dieselbe bewahrst du in treuen Händen dem Manne, was dir das gaukelnde Kind, was dir der Jüngling vertraut, nährest an gleicher Brust die vielfach wechselnden Alter. Unter demselben Blau, über dem nämlichen Grün, wandeln die Nahen und wandeln vereint die fernen Geschlechter. Und die Sonne Homers, siehe, sie lächelt auch uns.